In allen Kreisen Südkoreas stark die protestierende Stimmung gegen pro-japanische Handlung vom Bakun-Regime. Wie es bekannt ist, sagte der japanische Premierminister am 7. September im Japan-Südkorea-Gipfeltreffen, er habe nach der Vereinbarung im letzten Jahr 1 Milliarde Yen geschickt. Dann verlangte er offen von Bakun-He, die Mädchenstatue abzuschaffen. Daraufhin sagte die südkoreanische Machthaberin ohne Einwand und unterwürfig, sie werde die Vereinbarung aufrichtig erfüllen. Am nächsten Tag bemerkte die Ministerin für Frauen und Familien vor den Opfern der Sexualsklaverei beschwichtigend, dass die japanische Regierung Bedauern und Entschuldigung zum Ausdruck gebracht habe und das Geld, das Japan an die Stiftung geschickt habe, ihnen verteilt werde. Die südkoreanischen Medien, darunter die Internetzeitung Omae News und die Zeitung Gyeongsangshinmun, brachten kritische Beiträge über die freche Haltung Japans und das unterwürfige Benehmen von Bakun-he. Die Studenten verurteilen den südkoreanischen Außenminister Yoon Byung-se, der im Vorjahr bei der demütigenden Vereinbarung an der Spitze stand. Auch die Oppositionellen, wie der Vertreter der Gemeinsamen Demokratischen Partei und ein Mitglied des Notmaßnahmeausschusses der Partei des Volkes, protestierten gegen die Kriecherei der Machthaberin.